Kapitel 3. Draußen im Garten war Spielstunde. In der warmen Junisonne liefen 600-700 nackte kleine Jungen und Mädchen kreischend über den Rasen, spielten Ball oder hockten still zu zweit, zu dritt in den blühenden Sträuchern. Die Rosen blühten, zwei Nachtigallen monologisierten im Gehölz, in den Linden traf ein Kuckuck letzte Töne. Die Luft war trunken vom Sirren der Bienen und Helikopter. Der Direktor und seine Studenten verweilten etwas, um eine Partie Zentrifugen-Ballihu zu verfolgen. 20 Kinder hatten sich im Kreis um einen Chromstahlturm aufgebaut. Ein auf die trichterförmige Plattform an der Spitze des Turms hochgeworfener Ball rollte nach innen, landete auf einer Zentrifugenscheibe, wurde zu einer der vielen Öffnungen des zylindrischen Gehäuses herausgeschleudert und musste gefangen werden. »Eigenartig«, sinnierte der Direktor, als sie sich abwandten, »wenn man bedenkt, dass noch zu Zeiten unseres Fort die meisten Spiele ohne viel mehr Gerät als einem Ball, ein paar Schlägern und gelegentlich etwas Netz gespielt wurden. Stellen Sie sich die Kurzsichtigkeit vor, Menschen ausgeklügelte Spiele spielen zu lassen, die in keiner Weise den Konsum steigern. Irrwitz! Heute lassen die Controller kein neues Spiel zu, das nicht erwiesenermaßen mindestens so viel an Ausrüstung verlangt, wie das raffinierteste der bereits existierenden.« Er unterbrach sich. »Was für ein reizendes Bild«, sagte er und wies mit der Hand. In einer kleinen Rasenbucht zwischen hohen Besenheidesträuchern waren zwei Kinder, ein Junge von etwa 7 Jahren und ein kleines, höchstens 1 Jahr älteres Mädchen mit großem Ernst und der gesammelten Konzentration von Forschern an der Schwelle zu einer Entdeckung in ihr Spiel vertieft. Ein rudimentäres Sexspiel. »Reizend, reizend«, wiederholte der DCK gerührt. »Reizend«, stimmten ihm die Studenten höflich zu, aber sie lächelten eher herablassend. Sie hatten solch kindische Vergnügungen selbst zu kurz erst hinter sich, um sie jetzt schon ohne leise Verachtung mit ansehen zu können. »Reizend«, naja, ein paar Kinder, die herummachten, mehr nicht, eben Kinder. »Ich sage immer«, bemerkte der Direktor im selben nostalgischen Ton, als er von lautem Geplärre unterbrochen wurde. Aus einigen angrenzenden Sträuchern zerrte eine Pflegerin einen kleinen, greinenden Jungen an der Hand hervor. Hinterdrein trottete ein besorgt blickendes Mädchen. »Was gibt es?«, fragte der Direktor. »Nichts weiter«, antwortete die Pflegerin mit einem Achselzucken. »Der Kleine hier scheint sich nur unwillig auf die üblichen erotischen Spiele einzulassen. Ich habe das nun schon 1-2 Mal bei ihm beobachtet. Und heute wieder, als er angefangen hat zu schreien.« »Ehrlich«, versicherte das besorgte kleine Mädchen. »Ich wollte ihm nicht wehtun, ehrlich.« »Natürlich nicht, meine Liebe«, beschwichtigte die Pflegerin. »Ich werde ihn mal zum stellvertretenden Chefpsychologen bringen. Er soll prüfen, ob da irgendetwas anormal läuft.« »Sehr richtig«, sagte der Direktor. »Bringen Sie ihn zur Prüfung.« »Augenblick, Kleine«, ergänzte er hastig, als die Pflegerin sich mit ihrem noch immer greinenden Schützling auf den Weg machte. »Wie heißt du?« »Polly Trotzki.« »Ein sehr guter Name«, sagte der Direktor. »Und nun ab mit dir. Suche dir einen anderen kleinen Jungen zum Spielen.« Das Kind lief in die Büsche zurück und war ihren Blicken entschwunden. »Bezauberndes Geschöpf«, fand der Direktor, der ihr noch eine Weile nachsah. Dann sagte er an seine Studenten gewandt, »was ich Ihnen jetzt erzählen werde, dürfte für Sie kaum glaubhaft klingen. Aber wenn man mit der Geschichte wenig vertraut ist, klingt das meiste an der Vergangenheit kaum glaubhaft.« Er entdeckte ihnen die erstaunliche Wahrheit. Lange Epochen vor Fort und selbst etliche Generationen danach noch waren erotische Spiele bei Kindern als abnorm betrachtet worden. Schallendes Gelächter. Oder nicht nur abnorm, sondern sogar unmoralisch. Nein, so dass man sie rigoros unterdrückt hatte. Auf den Gesichtern seiner Zuhörer machten sich Staunen und Ungläubigkeit breit. Kleinen Kindern den Spaß verbieten? Sie trauten ihren Ohren nicht. »Selbst Jugendliche«, sagte der DCK, »selbst Jugendliche in ihrem Alter.« »Nicht möglich. abgesehen von etwas heimlicher, autoerotischer Befriedigung und Homosexualität, absolut nichts. Nichts? Meist bis über die 20 hinaus. 20? Erhob sich ein ungläubiger Stimmenchor. 20, bekräftigte der Direktor. Sagte ich doch, dass Sie mir nicht glauben würden. Und was hieß das, wollten Sie wissen? Was hatte das für Folgen? Es hatte furchtbare Folgen, mischte sich eine tiefe, wohltönende Stimme überraschend in das Gespräch ein. Sie wandten sich um. Am Rande ihres Grüppchens stand ein Fremder. Ein schwarzhaariger Mann von mittlerem Wuchs mit Adlernase, vollen roten Lippen und sehr dunklen, durchdringenden Augen. »Furchtbar«, wiederholte er. Der DCK hatte sich soeben auf eine der überall in den Gartenanlagen günstig platzierten, gummierten Stahlbänke niedergelassen, doch beim Anblick des Fremden sprang er auf und stürzte mit ausgestreckten Händen und breitem, zähnebleckendem Grinsen überschwänglich auf ihn zu. »Controller, welch unerwartete Freude! Sie da, wo bleiben Ihre Manieren? Sie stehen vor dem Controller, seine Fortschaft Mustafa Mond.« In den 4000 Räumen des Centers schlugen die 4000 elektrischen Uhren simultan vier. Körperlose Stimmen ertönten aus Posaunenmündern. Ende der Haupttagesschicht, Übernahme durch zweite Tagesschicht, Ende der Haupttagesschicht. Im Fahrstuhl hinauf zur Umkleidestation kehrten Henry Foster und der stellvertretende Prädestinationsdirektor ihrem Kollegen Bernard Marx vom Referat für psychologische Fragen ziemlich demonstrativ den Rücken zu, wandten sich von seinem unappetitlichen Ruf ab. Im Embryonenmagazin vibrierte die rote Luft noch immer von dem leisen Sirren und Rattern der Maschinen. Schichten mochten kommen und gehen, ein lupusfarbenes Gesicht dem anderen weichen. Ewig majestätisch krochen die Förderbänder mit ihrer Fracht künftiger Männer und Frauen weiter. Lenina Crown marschierte flott zur Tür. Seine Fortschaft, Mustafa Mond. Den salutierenden Studenten fielen fast die Augen aus dem Kopf. Mustafa Mond, der Weltbereichscontroller Westeuropa, einer der 10 Weltcontroller, einer der 10, setzte sich gerade zum DCK auf die Bank. Er würde bleiben, ja, bleiben und tatsächlich mit ihnen sprechen. Aus berufenem Munde, aus dem Munde Fords selbst. Zwei shrimpbraune Kinder tauchten aus den benachbarten Büschen auf, machten Stielaugen und kehrten dann zu ihren Vergnügungen im Blattwerk zurück. »Sie erinnern sich gewiss«, sagte der Controller mit seiner starken, tiefen Stimme. »Sie erinnern sich doch gewiss an den wunderbar hellsichtigen Spruch unseres Ford, »Geschichte ist Humbug«. »Geschichte«, wiederholte er, »ist Humbug.« Er machte eine wegwerfende Geste, und es war, als hätte er mit einem unsichtbaren Wedel Staub gewischt. Und der Staub, das war Harappa, war Ur in Chaldea, Spinnweben, nichts weiter. Auch Theben und Babylon und Knossos und Mykene, wisch und weg. Wo blieb da Odysseus, wo Hiob, wo Jupiter, Gautama oder Jesus? Wisch! Und diese Stäubchen antiken Drecks namens Athen und Rom, Jerusalem und Reich der Mitte, alles weg, wisch. Und anstelle von Italien war nichts. Wisch, die Kathedralen, wisch, wisch. König Lear und die Gedanken Pascals, wisch. Passion, wisch. Requiem, wisch. Symphonie, wisch. »Gehen Sie heute Abend ins Philorama, Henry?« fragte der stellvertretende Prädestinator. »Der neue Fühlfilm im Alhambra soll erstklassig sein. Es gibt da offenbar eine Liebesszene auf einem Bärenfell, ganz fantastisch, wie man hört. Jedes einzelne Bärenhaar wiedergegeben. Erstaunliche taktile Effekte.« »Deshalb lernen Sie keine Geschichte«, sagte der Controller. »Doch jetzt ist es an der Zeit«, der DCK schielte nervös zu ihm hin. Es kursierten seltsame Gerüchte über einen geheimen Tresor voller alter, verbotener Bücher im Arbeitszimmer des Controllers. Bibeln, Dichtung, weiß fort was. Mustafa Mond entging der ängstliche Blick nicht und die Winkel seines vollen Munds zuckten spöttisch. »Keine Sorge, Direktor«, sagte er mit leicht ironischem Unterton, »ich werde Sie schon nicht verderben.« Der DCK wollte im Erdboden versinken. Alle, die sich verachtet fühlen, tun gut daran, verächtlich zu tun. Bernard Marks Lächeln war verächtlich. Also ehrlich, jedes einzelne Bärenhaar. »Den muss ich unbedingt sehen«, sagte Henry Foster. Mustafa Mond beugte sich vor und hob den Finger. »Stellen Sie sich vor«, sagte er, und beim Klang seiner Stimme lief ein Schauer übers Zwerchfell. »Versuchen Sie sich nur einmal vorzustellen, was es hieß, eine lebend gebärende Mutter zu haben.« Schon wieder dieser Schweinkram. Doch hätte diesmal im Traum niemand zu grinsen gewagt. »Versuchen Sie sich vorzustellen, was bei der Familie wohnen hieß.« Sie versuchten es, aber offenbar vollkommen vergeblich. »Und wissen Sie, was daheim hieß?« Allgemeines Kopfschütteln. Aus ihrem schummrig-roten Untergeschoss sauste Lenina Crown 17 Stockwerke höher, wandte sich, als sie aus dem Fahrstuhl trat, nach rechts, ging einen langen Korridor hinab, öffnete die Tür mit der Aufschrift »Frauenumkleidestation« und stürzte sich in das fröhliche Getümmel von Armen, Busen und Unterwäsche. Katarakte heißen Wassers ergossen sich in oder gurgelten aus Hunderten von Wannen. Brummend und brausend walkten und saugten 80 Vibrovakuum-Massagegeräte am festen, sonnengebräunten Fleisch von 8 weiblichen Prachtexemplaren. Alle unterhielten sich lauthals. Aus der Synthi-Musikanlage flötete ein Super-Kornett-Solo. »Tag Fanny«, sagte Lenina zu der jungen Frau, deren Spind und Haken neben ihren waren. Fanny arbeitete auf der Füllstation und hieß mit Nachnamen ebenfalls Crown. Da aber auf die 2000 Millionen Erdbewohner nur 10.000 Nachnamen kamen, war das kein besonders frappierender Zufall. Lenina zog an ihren Reißverschlüssen abwärts an der Jacke, beidhändig abwärts an den Zweien der Hosen und abwärts auch an der Unterkleidung. In Schuhen und Strümpfen spazierte sie zur Bäderzeile. Daheim. Daheim hieß ein paar kleine Zimmer zum Ersticken überbelegt mit einem Mann, einer immer wieder graviden Frau, einer Brut Jungen und Mädchen aller Altersstufen. Keine Luft, kein Platz. Ein untersterilisiertes Gefängnis, Düsternis, Krankheit und Gestank. Der Controller beschrieb das alles so lebhaft, dass ein besonders sensibler Student bei der Darstellung kreidebleich wurde und sich fast übergab. Lenina stieg aus der Wanne, trocknete sich ab, nahm einen langen, beweglichen Schlauch von der Wand, hielt sich die Düse suizidal an die Brust und drückte den Verschlusshebel. Eine warme Druckwelle bestäubte sie mit feinstem Talkumpuder. Am Waschbecken befanden sich Hähne mit 8 verschiedenen Parfum- und Eau de Cologne-Noten. Sie wählte den 3. von links, betupfte sich mit Zypre und ging dann Schuhe und Strümpfe in der Hand hinaus, um nachzusehen, ob eines der Vibro-Vakuum-Geräte frei war. Daheim war psychisch so verkommen wie physisch. Psychisch glich daheim einem Karnickelbau, einem Misthaufen, aus dem die Reibungshitze beengter Leben stieg, der Dampf der Emotionen. Welch erstickende Intimitäten, welch gefährliche, verrückte, obszöne Verhältnisse zwischen den Mitgliedern einer solchen Familie. Manisch umhegte die Mutter ihre Kinder, strich um sie herum wie eine Katze um den Wurf, aber eine Katze, die imstande war zu sprechen, zu sagen, mein Baby, und das wieder und wieder, mein Baby, du hier an meiner Brust. Deine kleinen Hände, die Gier und der unaussprechlich quälende Genuss, bis mein Baby schlummert, mit einer weißen Milchblase im Mundwinkel schläft. Mein Baby schläft. Mustafa Mond nickte. Ja, da schaudert es einen. »Und mit wem gehst du heute Abend?« fragte Lenina, die rosig schimmernd wie eine von innen erleuchtete Perle vom Vibrovac zurückkehrte. »Niemandem.« Lenina hob überrascht die Brauen. »Ich fühle mich in letzter Zeit nicht ganz so«, erklärte Fanny. »Dr. Wells empfiehlt eine Graviditätssubstitution.« »Aber Liebes, du bist erst 19. Der Substitutionsbeginn ist erst mit 21 vorgeschrieben.« »Ich weiß, Liebes, aber für manche ist eine frühzeitige Behandlung besser. Dr. Wells meinte, bei Brünetten mit breitem Becken wie mir sollte die erste Graviditätssubstitution schon mit 17 vorgenommen werden. Im Grunde bin ich also 2 Jahre zu spät, nicht zu früh dran.« Sie öffnete ihren Spind und zeigte auf eine Reihe Packungen und etikettierte Röhrchen im Ablagefach. »Lutropinsaft«, las Lenina. »Ovarin, frisch, verwendbar bis 01-08-632 NF, Brustdrüsenextrakt 3-mal täglich vor Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit einnehmen, Plazentin alle 3 Tage 5 cc IV. Lenina schüttelte sich. »Wie ich intravenöse Injektionen hasse, du nicht?« »Schon, aber wenn sie einem doch gut tun.« Fanny war eine besonders vernünftige junge Frau. »Unser Ford, oder unser Freud, wie er sich aus unerfindlichen Gründen gern genannt hatte, wenn er sich zu psychologischen Fragen äußerte, unser Freud war der Erste, der die erschreckenden Risiken familiären Lebens offenbart hatte. Die Welt war voller Väter, also voller Leid, voller Mütter, also voller Perversionen jeglicher Spielart, vom Sadismus bis hin zur Enthaltsamkeit, voller Brüder, Schwestern, Onkel und Tanten, also voller Wahn und Suizid. Und doch herrschten bei manchen Wilden auf Samoa, auf gewissen Inseln vor der Küste Neuguineas, die tropische Sonne ergoss sich wie warmer Honig auf die nackten Leiber der zwischen dem Hibiskus promisk herumtollenden Kinder. Daheim waren sie in jeder der 20 palmbedeckten Hütten. Auf den Trobriand-Inseln war Zeugung das Werk der Ahnengeister. Väter kannte man nicht. »Extreme«, sagte der Controller, »treffen aufeinander. Aus dem einfachen Grund, dass sie genau das sollen.« »Dr. Wells meint, eine 3-monatige Graviditätssubstitution zum jetzigen Zeitpunkt werde sich auf 3-4 Jahre hin äußerst günstig auf meine Gesamtverfassung auswirken.« »Nun, hoffentlich hat er recht«, sagte Lenina. »Aber Fanny, willst du damit sagen, dass du 3 Monate lang nicht...« »Aber nein, Liebes, nur 1-2 Wochen. Ich werde den Abend im Club verbringen und Musikbridge spielen. Du gehst vermutlich aus?« Lenina nickte. »Mit wem?« »Henry Foster.« »Schon wieder?« Kummer, Missbilligung und Verwunderung lagen auf Fannys freundlichem Mondgesicht im Widerstreit. »Du gehst doch nicht etwa immer noch mit Henry Foster aus?« »Mütter und Väter, Brüder und Schwestern. Doch es gab außerdem Ehemänner, Ehefrauen, Liebhaber. Es gab außerdem Monogamie und romantische Liebe. Obwohl sie vermutlich nicht wissen, was das war«, bemerkte Mustafa Mond. »Allgemeines Kopfschütteln. Familie, Monogamie, romantische Liebe. Hier wie da, wie dort Exklusivität, hier wie da, wie dort gerichtete Aufmerksamkeit, eine Engführung von Impulsen und Energie. Dabei gehört doch jeder jedem«, zitierte er abschließend den hypnopädischen Sinnspruch. Die Studenten nickten eifrig zu einer Feststellung, die sie im Laufe von über 62.000 Wiederholungen im Dunkeln nicht nur zu akzeptieren, sondern als axiomatisch, als evident, als unwiderlegbar zu empfinden gelernt hatten. »Wieso denn?« begehrte Lenina auf. »Henry nehme ich doch erst seit rund 4 Monaten.« »Erst? Du bist gut.« »Außerdem«, Fanny hob mahnend den Finger, »hat es in der ganzen Zeit außer Henry sonst niemanden gegeben, oder?« Lenina wurde knallrot, aber Blick und Ton blieben aufmüpfig. »Nein, niemanden«, antwortete sie fast pampig. »Und ich sehe auch gar nicht ein, warum es andere hätte geben sollen.« »Ach, Sie sieht gar nicht ein, warum es andere hätte geben sollen, wiederholte Fanny, wie für einen unsichtbaren Lauscher hinter Leninas linker Schulter. Dann sagte sie in verändertem Tonfall, »Jetzt mal im Ernst, du solltest wirklich aufpassen. Es gehört sich einfach nicht, so lange nur den einen Mann zu haben. Mit 40 oder auch 35 wäre es vielleicht weniger schlimm. Aber in deinem Alter, Lenina, das geht wirklich nicht. Du weißt, wie sehr der DCK gegen alles ist, was intensiv wird oder sich hinzieht. 4 Monate lang nur Henry Foster und sonst keinen. Ehrlich, er wäre außer sich, wenn er es wüsste.« »Denken Sie an Wasserdruck in einem Rohr«, sie dachten. »Bohre ich ein Loch hinein«, sagte der Controller, »gibt es eine regelrechte Fontäne.« Bohrte er aber 20 Mal, dann gab es 20 mickrige Rinnsale. »Mein Baby, mein Baby! Mutter!« Der Wahn ist ansteckend. »Liebster, Liebste, mein Ein und Alles, mein Herz!« »Mutter, Monogamie, romantische Liebe!« Hoch schießt die Fontäne, stark und schäumend der wilde Strahl. »Der Druck findet nur einen Durchlass. Mein Herz, mein Baby!« Kein Wunder, dass diese armen Vormodernen verrückt und gemein und kreuzunglücklich waren. Ihre Welt gestattete ihnen nicht, die Dinge leicht zu nehmen, erlaubte ihnen nicht, vernünftig, tugendhaft, glücklich zu sein. Angesichts von Müttern und Liebhabern, angesichts von Verboten, die einzuhalten sie nicht konditioniert waren, von den vielen Versuchen und individuellen Reuegefühlen, den vielen Krankheiten und endlos isolierenden Schmerzen, den vielen Ungewissheiten und der Armseligkeit, sie konnten gar nicht anders als stark zu empfinden. Und da sie stark empfanden, stark zumal ganz allein, in hoffnungslos vereinzelter Isolation, wie konnten sie da stabil sein? »Du musst ihn ja deswegen nicht aufgeben. Nimm dir nur hin und wieder jemand anderen. Er nimmt doch auch andere, oder nicht?« Lenina bejahte. »Natürlich tut er das. Ganz der Henry Foster, wie ich ihn kenne, der vollendete Gentleman, immer korrekt. Und du musst auch an den DCK denken. Du weißt, was für ein Tugendbold...« Lenina nickte. »Vorhin hat er mir den Hintern getätschelt.« »Na bitte!« Fanny fühlte sich bestätigt. »Da siehst du, wo der steht. Eisern auf Seiten der Konvention.« »Stabilität«, sagte der Controller. »Stabilität. Ohne gesellschaftliche Stabilität keine Zivilisation. Ohne individuelle Stabilität keine gesellschaftliche Stabilität.« Seine Stimme war eine Posaune. Ihr lauschend fühlten die Studenten sich größer, wärmer. Das Räderwerk dreht sich und muss sich drehen, immer und ewig. Stillstand ist tot. 1000 Millionen rackern sich auf dem Erdball ab. Die Räder beginnen sich zu drehen. Innerhalb von 150 Jahren sind es 2000 Millionen. Hält man das Räderwerk an, sind es innerhalb von nur 150 Wochen wieder bloß 1000 Millionen. 1000 mal 1000 mal 1000 Männer und Frauen sind verhungert. Das Räderwerk muss sich beständig drehen, dreht sich aber nicht ohne Wartung. Es muss Männer geben, die es warten, Männer so zuverlässig wie die Räder der Walzen. Vernünftige Männer, folgsame Männer, ausgeglichen, weil zufrieden. Klagende, mein Baby, meine Mutter, meine einzige große Liebe, stöhnende, meine Sünden, mein Richter, mein Gott, vor Schmerzen schreiende, im Fieber murmelnde, altersschwache und Armut leidende, wie sollten sie das Räderwerk in Gang halten können? Und wenn sie das Räderwerk nicht warten können, die Leichname 1000 mal 1000 mal 1000er Männer und Frauen wären schwer zu begraben oder zu verbrennen. Und schließlich gab Fanny zu bedenken, schadet es nicht und tut niemandem weh, neben Henry 1, 2 andere Männer zu nehmen. Du könntest also wirklich ein bisschen promisker sein. Stabilität, betonte der Controller. Stabilität, das erste und oberste Gebot. Stabilität. Daher dies alles. Mit einer ausholenden Geste umschloss er die Gärten, den großen Klotz des Konditionierungscenters, die nackten, sich im Gebüsch herumdrückenden oder über den Rasen tollenden Kinder. Lenina wiegte den Kopf. Irgendwie, meinte sie verwundert, war mir in letzter Zeit nicht besonders nach Promiskuität. Manchmal gibt es solche Phasen. Kennst du das nicht, Fanny? Fanny nickte verständnisvoll. Aber wir müssen uns trotzdem Mühe geben, sagte sie belehrend, und mitspielen. Schließlich gehört jeder jedem. Ja, jeder gehört jedem, wiederholte Lenina stockend und seufzte. Sie schwieg einen Augenblick, dann ergriff sie Fannys Hand und drückte sie kurz. Du hast vollkommen recht, Fanny. Wie immer, ich werde mir mehr Mühe geben. Wenn man sie hemmt, schießen Impulse über, überfluten einen als Gefühle, als Leidenschaft, sogar als Wahn, je nach Stärke der Strömung, Höhe und Widerstandskraft der Barrieren. Ein ungehinderter Strom fließt aber geregelt durch die vorgesehenen Bahnen und mündet in stabilem Wohlbefinden. Der Embryo hat Hunger. Tag ein, Tag aus kreist die Blutsurrogatpumpe verlässlich bei 800 Umdrehungen pro Minute. Das dekantierte Kind brüllt. Sofort erscheint eine Pflegerin mit einer Flasche Ektosekret. Gefühle lauern in der Zeitspanne zwischen Bedürfnis und Befriedigung. Diese Spanne gilt es zu verkürzen, alte, hinderliche Barrieren einzureißen. Sie Glücklichen, sagte der Controller. Keine Mühen hat man gescheut, ihnen das Leben emotional leicht zu machen, ihnen Emotionen so weit als möglich überhaupt zu ersparen. Fort ist im Flivver, murmelte der DCK. In Frieden die Welt. Lenina Crown, bemerkte Henry Foster auf die Frage des stellvertretenden Prädestinators, während er den Reißverschluss seiner Hose hochzog. Aber ja, ein prächtiges Mädchen. Wunderbar pneumatisch. Ich staune, dass Sie sie noch nicht hatten. Ja, ich verstehe es selbst nicht recht, sagte der stellvertretende Prädestinator. Sollte ich wirklich? Hole ich bei nächster Gelegenheit nach. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gangs der Umkleide hörte Bernard Marx diesen Austausch und erbleichte. Und ehrlich gesagt, meinte Lenina, wird mir allmählich ein klein wenig langweilig täglich nur mit Henry. Sie zog ihren linken Strumpf hoch. Kennst du eigentlich Bernard Marx? Fragte sie in einem Tonfall, dessen übertriebene Beiläufigkeit erkennbar forciert war. Fanny guckte verdattert. Du meinst doch nicht... Warum nicht? Bernard ist Alpha Plus. Außerdem hat er mich eingeladen, in ein Eingeborenenreservat mitzufahren. Ich wollte schon immer mal so ein Reservat sehen. Aber sein Ruf? Was schert mich sein Ruf? Angeblich mag er kein Hindernisgolf. Angeblich, angeblich, äffte Lenina sie nach. Und außerdem bleibt er meist für sich allein. Fannys Ton verriet ihr Entsetzen. Nun, er wird ja nicht allein sein, wenn er mit mir ist. Warum sind die Leute bloß so gemein zu ihm? Ich finde ihn eigentlich ganz süß. Sie lächelte still. Wie aberwitzig scheu er gewesen war, ängstlich beinahe, als wäre sie Weltcontrollerin und er Gamma-Maschinist. Denken Sie an Ihr eigenes Leben, sagte Mustafa Mond. Haben Sie je vor einem unüberwindlichen Hindernis gestanden? Die Antwort war ein schweigendes Nein. Haben Sie je eine lange Zeitspanne zwischen aufkommendem Bedürfnis und seiner Befriedigung ertragen müssen? Nun, hob einer der Jungen an und zögerte dann. Raus mit der Sprache, sagte der DCK. Lassen Sie seine Fortschaft nicht warten. Ich musste einmal fast 4 Wochen warten, bis ich ein Mädchen nehmen konnte, das ich haben wollte. »Und das ging mit einer starken Emotion einher?« »Sie meinen, einer schlimmen?« »Ganz recht, schlimm«, bestätigte der Controller. »Unsere Vorfahren waren so dumm und kurzsichtig, dass sie von dem Angebot der ersten Reformatoren, sie von diesen schlimmen Emotionen zu befreien, nichts hören wollten.« »Von ihr zu reden, als wäre sie Frischfleisch.« Bernard knirschte mit den Zähnen. Haben, haben wollen, wie eine Keule, sie herabzuwürdigen zur Keule. Sie hat gesagt, sie würde es sich überlegen. Sie hat gesagt, sie würde mir diese Woche Bescheid geben. Ford, steh mir bei. Am liebsten wäre er zu den beiden hinübergegangen und hätte sie ins Gesicht geschlagen. Mit aller Wucht, wieder und wieder. Ja, ich kann sie Ihnen wirklich wärmstens empfehlen, sagte Henry Foster soeben. Nehmen Sie die Ektogenese. Pfitzner und Kawaguchi hatten die Technik perfektioniert. Aber haben sich die Regierungen etwa darum gekümmert? Nein. Es gab das sogenannte Christentum. Frauen hatten gefälligst vivipar zu bleiben. Aber er ist so hässlich, fand Fanny. Mir gefällt eigentlich, wie er aussieht. Und so klein noch dazu. Fanny verzog das Gesicht. Minderwuchs war so entsetzlich und typisch niedrigkastig. Ich finde das süß, meinte Lenina. Man möchte ihn am liebsten streicheln, weißt du, wie eine Katze. Fanny war schockiert. Angeblich hat jemand gepfuscht, als er noch in der Flasche war. Hielt ihn für einen Gamma und hat seinem Blutsurrogat Alkohol beigegeben. Deshalb ist er so klein geraten. Unsinn, empörte sich Lenina. In England war Schlafpädagogik früher tatsächlich verboten. Es gab dort den sogenannten Liberalismus. Das Parlament, wenn Sie wissen, was damit gemeint ist, verabschiedete ein Gesetz dagegen. Die Sitzungsprotokolle sind erhalten. Reden über die Freiheit des Einzelnen. Die Freiheit, unfähig und unglücklich zu sein. Die Freiheit, ein Störfaktor zu sein. Aber gern, mein Bester, selbstverständlich gern. Henry Foster klopfte dem stellvertretenden Prädestinator auf die Schulter. Schließlich gehört jeder jedem. 4 Jahre lang, 3 Nächte die Woche, 100 Wiederholungen, dachte der Hypnopädie-Experte Bernard Marx bei sich. 62.400 Wiederholungen ergaben eine Wahrheit. Kretas. Oder das Kastensystem. Immer wieder empfohlen, immer wieder verworfen. Es gab die sogenannte Demokratie, als wären Menschen mehr als nur physikochemisch gleich. Jedenfalls werde ich seine Einladung annehmen. Bernard hasste sie, aber sie waren zu zweit, sie waren groß, sie waren stark. Der 9-jährige Krieg begann 141 NF. Selbst wenn das mit dem Alkohol in seinem Blutsurrogat stimmen sollte. Phosgen, Chloropikrin, Ethyliodacetat, Diphenylcyanarsen, Trichlormethylchloroform, Dichlorethylsulfid. Ganz zu schweigen von Hydrocyansäure. Was ich einfach nicht glaube, schloss Lenina. Das Donnern von 14.000 in offener Formation sich nähernden Flugzeugen. Und doch sind die Detonationen der Anthraxbomben am Kurfürstendamm und im 8. Arrondissement kaum lauter als platzende Papiertüten. Ich will nämlich wirklich ein Eingeborenenreservat sehen. CH3, C6H2 in Klammern NO2-3 plus HG in Klammern CNO2 ist gleich was? Ein Riesenloch in der Erde, Schuttberge, ein paar Fetzen Fleisch und Schleim, ein Fuß noch im Stiefel, der durch die Luft segelt und plopp mitten in den Geranien landet, den roten, die in jenem Sommer so prachtvoll blühten. Dir ist nicht zu helfen, Lenina, ich geb's auf. Die russische Technik der Verseuchung der Wasservorräte war besonders raffiniert. Voneinander abgewandt vervollständigten Fanny und Lenina schweigend ihre Garderobe. Der 9-jährige Krieg, der große Wirtschaftskollaps. Man hatte die Wahl zwischen Weltkontrolle und Untergang, zwischen Stabilität und... Fanny Crown ist auch eine nette, meinte der stellvertretende Prädestinator. Auf der Frühlernstation ging die Grundklassenbewusstseinsstunde zu Ende, die Stimmen passten die künftige Nachfrage dem künftigen Produktionsstand an. »Ich fliege so gern«, flüsterten sie. »Ich fliege so gern. Ich besitze so gern neue Kleider. Ich besitze so gern...« Zwar war der Liberalismus natürlich an Anthrax erstickt, aber man konnte sich ja trotzdem nicht einfach mit Gewalt durchsetzen. Aber längst nicht so pneumatisch wie Lenina, nicht annähernd. »Alte Sachen sind ekelhaft«, ging das Flüstern immerfort weiter. »Alte Sachen werfen wir weg. Lieber ausmustern als ausbessern. Lieber ausmustern als ausbessern.« »Regieren ist eine Frage des Sitzfleisches, nicht des Handstreichs. Man regiert mit Hirn und Hintern, nicht Hauruck. Ein Beispiel ist der verordnete Konsum.« »So, fertig«, sagte Lenina, doch Fanny blieb abgewandt. »Versöhnen wir uns wieder, Fanny, Liebes.« Männer wie Frauen, wie Kinder, waren verpflichtet, so und so viel im Jahr zu konsumieren, im Interesse der Industrie. Das Ergebnis aber... »Lieber ausmustern als ausbessern. Sind Flicken drin, fehlt's am Gewinn. Sind Flicken...« »Eines Tages«, lenkte Fanny schwarzmalerisch ein, »kriegst du noch richtig Ärger.« »Verweigerung aus Gewissensgründen in ungeahntem Ausmaß. Hauptsache nicht konsumieren. Zurück zur Natur.« »Ich fliege so gern. Ich fliege so gern.« »Zurück zur Kultur. Ja, allen Ernstes, zur Kultur. Wer herumsitzt und Bücher liest, konsumiert nicht viel.« »Wie sehe ich aus?«, fragte Lenina. Ihre Jacke war aus flaschengrünem Acetat und an Kragen und Manschetten mit grünem Viskosepelz besetzt. 800 Subsistenzler wurden in Golders Green im Maschinengewehrfeuer niedergemäht. »Lieber ausmustern als ausbessern. Lieber ausmustern.« Grüne Kortsamtshorts und unterm Knie umgeschlagene weiße Viskosewollstrümpfe. Dann kam es zum berühmten Massaker am British Museum. 2000 Kulturfans starben im Dichlorethylsulfidgas. Eine grün-weiße Schiebermütze beschattete Leninas Augen. Ihre knallgrünen Schuhe waren auf Hochglanz poliert. »Am Ende«, sagte Mustafa Mond, »sahen die Controller ein, dass Gewalt zu nichts führte. Methoden, die langwieriger, aber unendlich viel zielsicherer waren. Ektogenese, neopavlovsche Konditionierung und Hypnopädie.« Und ihre Taille zierte ein mit Silber beschlagener Patronengurt aus grünem Kunstmarokkan, der mit allen vorgeschriebenen Kontrazeptiva bestückt war. Denn Lenina gehörte nicht zu den Free Martins. Die Entdeckungen Pfitzners und Kawaguchis wurden endlich genutzt. Verstärkte Propaganda gegen vivipare Reproduktion. »Fantastisch«, rief Fanny begeistert. Leninas Charme konnte sie nie lange widerstehen. »Was für ein allerliebster Malthusgürtel!« »In Verbindung mit einer Kampagne gegen die Vergangenheit, mit der Schließung der Museen, der Sprengung historischer Denkmäler, die zum Glück größtenteils schon im Neunjährigen Krieg zerstört worden waren, mit der Unterdrückung aller vor dem Stichjahr 150 NF veröffentlichten Bücher.« »So einen muss ich mir unbedingt auch besorgen«, sagte Fanny. »Etwa der sogenannten Pyramiden.« »Denn mein altes schwarzes Kunstlederbandelier.« »Oder der Werke eines gewissen Mannes namens Shakespeare. Sie haben von derlei natürlich nie gehört.« »Ich muss mich mit dem ollen Ding ja regelrecht schämen.« »Das sind die Vorzüge einer wahrhaft wissenschaftlichen Erziehung.« »Sind Flicken drin, fehlt's am Gewinn. Sind Flicken drin, fehlt's...« »Die Markteinführung des ersten T-Modells, unseres Ford...« »Den habe ich schon fast 3 Monate.« »Wurde als Beginn unserer neuen Zeitrechnung gewählt.« »Lieber ausmustern als ausbessern. Lieber ausmustern...« »Es gab, wie gesagt, das sogenannte Christentum.« »Lieber ausmustern als ausbessern.« »Die Ethik und Philosophie des Unterkonsums.« »Ich besitze so gern neue Sachen. Ich besitze so gern neue Sachen. Ich besitze so gern...« Unentbehrlich, solange es Unterproduktion gab, in einer Ära der Maschinen und der Stickstofffixierung, aber geradezu ein Verbrechen gegen die Gesellschaft. »Den habe ich von Henry Foster.« Alle Kruzifixe wurden zu Tees verkürzt. Es gab bis dahin nämlich auch einen sogenannten Gott. »Echter Kunstmarokkan.« »Heute haben wir den Weltstaat und Ford, Feiertage, Kollektivsänge und Solidaritätsmessen.« »Ford, wie ich sie hasse«, dachte Bernard Marx. Es gab den sogenannten Himmel und trotzdem tranken die Menschen Unmengen Alkohol. Wie Frischfleisch, einfach wie Frischfleisch. Es gab die sogenannte Seele und die sogenannte Unsterblichkeit. Frage doch Henry bitte, wo er den her hat. Und trotzdem wurden Morphin und Kokain konsumiert. Und das Schlimmste ist, dass sie sich selbst als Frischfleisch empfindet. 2000 Pharmakologen und Biochemiker wurden 178 NF staatlich gefördert. Der macht aber ein langes Gesicht, meinte der stellvertretende Prädestinator und deutete auf Bernard Marx. 6 Jahre später lief die kommerzielle Produktion an, die ideale Droge. Wollen wir ihn ein bisschen ärgern? Euphorisierend, narkotisierend, angenehm, halluzinogen. Warum so ein langes Gesicht, Marx? Ein Schulterklopfen schreckte ihn auf, er blickte hoch. Es war dieses Tier, Henry Foster. Was Sie brauchen, ist ein Gramm Soma. Sämtliche Vorzüge des Christentums und des Alkohols ohne ihre Nachteile. Fort, ich könnte ihn umbringen. Aber er sagte lediglich, danke, nein, und schob das ihm entgegengestreckte Tablettenröhrchen weg. Jederzeit nach Belieben ein Kurzurlaub von der Realität und eine Rückkehr ohne jeden Kopfschmerz, ohne Mythologie. Nehmen Sie, beharrte Henry Foster, nehmen Sie doch. Die Stabilität war damit praktisch gesichert. Ein CCM hält 10 finstere Stimmungen auf, verkündete der stellvertretende Prädestinator die hypnopädische Binsenwahrheit. Blieb nur noch die Überwindung des Alters. Fort, verdammt mich, brüllte Bernard Marx. Aber. Gonadenhormone, Transfusionen jungen Bluts, Magnesiumsulfate. Denken Sie dran. Lieber ein Gramm als zu Missmut verdammt. Sie entfernten sich lachend. Sämtliche physiologische Stigmata des Alters sind abgeschafft und mit ihnen natürlich... Vergiss nicht, ihn nach dem Malthusgürtel zu fragen, sagte Fanny. Mit ihnen alle Wunderlichkeiten des alten Gehirns. Jetzt bleibt jeder im Wesen ein Leben lang konstant. 2 Runden Hindernisgolf schaffen, ehe es dunkel wird, ich muss los. Arbeit, Vergnügen. Mit 60 sind unsere Kräfte und Vorlieben noch dieselben wie mit 17. In den schlimmen alten Tagen wandten sich die Alten ab, zogen sich zurück, wurden gläubig, lasen viel, dachten nach. Dachten nach! Kretins, Schweine, schimpfte Bernard Marx, während er den Gang hinab zum Fahrstuhl ging. Heute... Das nennt man Fortschritt, arbeiten unsere Alten. Sie kopulieren, sie haben und brauchen keine Zeit, um vom Spaß auszuspannen, nie müßige Stunden, um sich zu setzen und nachzudenken. Beziehungsweise sollte doch versehentlich eine Lücke im festgefügten Block ihrer Zerstreuungen klaffen, gibt es ja immer noch Soma. Unser köstliches Soma. 1,5 Gramm für den Halbfeiertag, 1 Gramm fürs Wochenende, 2 Gramm für den Trip in den berauschenden Osten, 3 für eine dunkle Ewigkeit auf dem Mond, so dass man sich bei der Rückkehr stets auf der anderen Seite des gähnenden Lochs wiederfindet, auf dem festen Boden der täglichen Arbeit und Feierabende. Die Leute hasten von einem Fühlfilm zum anderen, von Mädchen zu pneumatischem Mädchen, vom E-Magneto-Golfplatz zu... »Weg da, Kleine«, rief der DCK zornig. »Verschwinde, Kleiner!« Seht ihr denn nicht, dass seine Fortschaft zu tun hat? Geht und treibt eure Erotikspiele woanders. Die armen Kleinen, bemerkte der Controller. Langsam, majestätisch liefen unter leisem Maschinensummen die Förderbänder weiter. 33 Zentimeter pro Stunde. Im roten Dunkel blitzten unzählige Rubine.